wo die Jungen siegend starben. Dort steiget herab ihr laufenden Wasser, das Lied des Schicksals singend. Das Elend und der Wahnsinn der Menschen erschüttern meine unsterbliche Seele. Lass mich deine Stille erinnern in deinen Tiefen. Hölderlin. Der große Krieg. Adolf Hitler und Rudolf Hess haben oft wiederholt, wenn sie die Reinheit der nordischen, arischen Rasse wiederherstellen wollten, dürften sie keinen Krieg wünschen, denn das wäre eine Auslese im umgekehrten Sinne. In einem Krieg sind diejenigen, die zuerst fallen, die Besten, die Rassebewussten, die Mutigsten. Hitler wollte nur das wiedererlangen, was der Vertrag von Versailles Deutschland geraubt hatte. Zuerst Elsass-Lothringen, dann das Sudetenland und den Danziger Korridor. Als Rudolf Hess nach England flog, verlangte er auch die Rückgabe der afrikanischen Kolonien. Der Krieg, der von Deutschlands Feinden seit langem vorbereitet worden war, ist von England und Frankreich 1939 erklärt worden. Ein Zeitpunkt, der beinahe mit den unheilvollen Ereignissen in Chile übereinstimmt. Jedoch gab es lange Monate hindurch keine Berührung zwischen den feindlichen Heeren. Hitler hat England mehr als nur einmal den Frieden angeboten, ohne eine Antwort zu erhalten. Nachdem er Frankreich in den Blitzkrieg seiner Erfindung niedergeschlagen hatte, erlaubte er den englischen Truppen vor Dünkirchen zu entkommen, entgegen der Meinung seiner Generale, die diese einschließen und vernichten wollten. England war wehrlos. Der Flug Rudolf Hess nach Großbritannien ist von Hitler selbst vorbereitet worden, in Übereinstimmung mit dem ehemaligen König Eduard VIII., der ihn in Berchtesgaden besucht hatte und zu dem Zeitpunkt in Frankreich lebte. Mehr noch, der englische König, sein Bruder, war damit einverstanden und in Kenntnis dieses Fluges gesetzt worden, der Erfolg haben musste. Doch die jüdische Hand Roosevelts und der Logen, die über Churchill aktiv wurden, brachte alles zum Scheitern. Ein weiterer Grund der Einkerkerung von Hess bis heute ist die Furcht Englands, dass er die Doppelzüngigkeit, die Falle, in die sie ihn gelockt hatten, entgegen des gegebenen Wortes ihres Herrschers aufdecken könnte. Er wird im Gefängnis sterben, und nur deswegen. Otto Skorenski hatte mir in Spanien erklärt, dass es eine englische Heuchelei sei zu behaupten, nur die Russen seien an der ausgedehnten Gefängnisstrafe für diesen Mann schuld. Wenn sie ihn befreien wollten, sagte er zu mir, könnten sie dies gleich jetzt tun. Wie es auch sei, aus welchem Grund auch immer, die Ereignisse arbeiten für die Größe und Auferstehung des Mythos. Nicht Hess ist der eigentliche Gefangene, es sind seine Gefängniswärter, die an der verhängnisvollen Erfüllung des Mythos gekettet sind. Rudolf Hess hatte den Engländern vorgeschlagen, Frieden zu schließen. Deutschland würde sich von allen Gebieten, die es im Westen erobert hatte, zurückziehen, von Norwegen, Dänemark, Belgien und Frankreich. Er sicherte außerdem die Fortdauer des englischen Imperiums zu. England würde die erste Seemacht bleiben und Deutschland die Landmacht sein. Er bat nur darum, Deutschland im Osten freie Hand zu lassen, damit der Bolschewismus zerstört und die weiße Rasse gerettet würde. Auch bat er um Herausgabe der afrikanischen Kolonien, die Deutschland durch den Versailler Vertrag vorenthalten worden waren. Hitler wollte niemals das britische Imperium zerstören. Er bewunderte die Engländer, glaubte, dass sie ohne Deutschland nicht in der Lage sein werde, die Welt innerhalb der neuen Ordnung zu organisieren. Er dachte, dass alle Überrumpelungen des britischen Kapitalismus in der Welt nicht das Produkt der Engländer, sondern der eingedrungenen Juden sei, die die Finanzen und die politische Führung kontrollierten. Befreit von diesen würden sich die Dinge regeln lassen. Außer Deutschland und den nordischen Völkern besaßen nur noch die Engländer die reinere Rasse. Es waren Weiße und Hitler war nicht dazu da, die weiße Rasse zu vernichten, sondern sie zu retten. Europa wieder zu gewinnen, ein Kontinent reich an Geist, doch arm an Rohstoffen. Den Lebensraum im Osten ausdehnend, den Bolschewismus vernichtend und die arischen Rassen des Kaukasus und des Ural eingliedernd, würde Europa über Petroleum, Weizen und genügend Rohstoffe verfügen, die es ihm gestatteten, das Gleichgewicht vor der Gefahr der Farbigen und des dekadenten Einflusses der Vereinigten Staaten von Nordamerika zu erhalten. Ein goldenes Zeitalter der Zivilisation und der Kultur des weißen Mannes würde wieder eintreten. Was die Vereinigten Staaten von Nordamerika und Südamerika betraf, so würde auch hier durch natürlichen Rückfluss der großen Gezeiten des Geistes und der wohltätigen Ansteckung eine Reinigung und rassische Ordnung vollzogen, gemäß des polaren Mysteriums der Ursprünge und der weißen Götter. Der Hitlerismus hatte dieserhalb Nachforschungen angestellt, wovon man nur sehr wenig erfahren hat, da sie nicht preisgegeben worden sind, von denen ich zum Teil Bewahrer bin. Mehr konnten wir in Chile nicht tun. Hier war der Krieg schon verloren, bevor er in Europa begonnen hatte. Es blieb uns nur noch die Hoffnung, dass Hitler den Krieg gewönne, um Vergeltung zu üben. Wir sagten schon, dass selbst Jorge González von Marés dies zu erwarten schien, als er eine Zeitschrift Chilenische Aktion herausgab. 1941 entschloss ich mich, ganz in den Kampf einzutreten und meine Zeitschrift Das neue Zeitalter, La Nueva Edad, zu veröffentlichen. Diese Wochenschrift würde sich bedingungslos auf die Seite Deutschlands, Italiens und Japans, das heißt der Achse, stellen. Aber vor allen Dingen war sie auf Seiten Hitlers, obwohl ich zu dem Zeitpunkt die wirkliche Größe dieses Mannes noch nicht kannte, ihn nur als genialen, außerordentlichen Politiker einstufte.